heute mit dem Dominik. Ja, hallo und mit dem Zeitweise. Guten Tag und mit Martin Pittenauer. Ja, heute mit vollem Namen. Ich weiß nicht, warum mir diese Ehre zu gewahr wird, aber dem ist wohl so. Ja. Und wieder mit dir, wie gerade schon erwähnt, genau. Nachdem du ja letzte Woche nicht hier warst. Ja, schon wieder. Ja, ich hatte letzte Woche recherchiert für die neue jährliche Rubrik Neues aus Bödefeld. Neues aus Bödefeld. Ich kenne Bödefeld nur aus dieses Dings aus der Sesamstraße. Ja, Herr von Bödefeld. Genau. Ja, den kommt auch, der da den auch es nicht sehr lange gab und nur in Deutschland. Ich habe keine Ahnung, ob der daherkommt. Das könnte schon sein. Also Bödefeld liegt ja im Sauerland. Nicht zu verwechseln mit Western-Bödefeld, was direkt nach neben Bödefeld liegt. Mhm. Western-Bödefeld. Also es gibt Bödefeld und Western-Bödefeld. Gibt es auch Cowboys dann und so? Und nee, man kann da eher Ski laufen. Die Puppe ist verbrannt. Ja, der Herr Bödefeld ist leider verbrannt und wurde nicht mehr nachproduziert dann. Das ist wirklich so. Ja, deshalb gab es ihn nicht mehr. Das ist eine lustige Anekdote, habe ich mir letztens auch angelesen. Ich hatte mal gelesen, dass der rausgenommen wurde, weil er so nörgelig war. Ja, das auch dann. Aber er ist wirklich auch physikalisch verbrannt. Ja, das ist tragisch. Also Bödefeld steht noch. Okay, also das ist quasi nur, okay, verstehe. Also man lernt hier auf jeden Fall was. Also. Bödefeld ist sozusagen das Zentrum der deutschen Brettspielszene. Weil da werden ganz viele Seminare gemacht zum Thema Brettspiel. Auch viele Spiele jetzt zu Ende entwickelt und so. Wir machen jedes Jahr sozusagen ein Brettspielpolitisches Seminar. Brettspielpolitisches Seminar. Ja, brettspielpolitik.org. Jetzt schnell registrieren, falls ihr... Nein, es ist tatsächlich so, wir überlegen uns, also wir treffen uns einmal im Jahr und überlegen uns, was kann man denn machen, um das Kulturgut Brettspiel, also das Kulturgut Spiel zu fördern. Brettspiel-Leitkultur quasi. Ja, genau, was man für Aktionen machen kann. Da sind viele wichtige Sachen entstanden, zum Beispiel auch unsere Spieleautorentagung, die einmal im Jahr stattfindet in Weilburg, wo es eben darum geht, so das ganze Wissen, was man als Brettspielautor hat, mal ein bisschen zu kodifizieren und sich auszutauschen mit anderen Autoren. Mhm. Ja, genau, und da bereiten wir solche Sachen vor. Dieses Jahr haben wir gepodcastet, weil das der letzte heißeste Scheiß ist das Podcasten und ja, haben einen kleinen Podcast gemacht über die Messe und so über unsere Neuheiten und auch ein bisschen tiefergehend, was steckt dahinter. Also die Messe im Sinne von jetzt Nürnberg. Genau, jetzt ist nämlich am Mittwoch beginnt die Nürnberger Spielwarenmesse. Mhm. Kennt man ja von dieser tollen Show, die immer im BR kommt, eine Stunde Nürnberger Spielwarenmesse, wo so eine Frau mit Kräusellocken über die Spielwarenmesse läuft und dann sagt, ah, hübsche Puppen, ah, hübsche Modell aus Eisenbahn, ah, und hier kann man einen Ball in die Luft werfen. Also sehenswert jedes Jahr wieder. Auch sehr tiefgehend. Gibt's dann auch so einen Explosivbeitrag dann noch? So nach dem Motto, Brettspieler stinken und duschen zu wenig? Ja, nein. Die Nürnberger Spielwarenmesse ist ja eine allgemeine Messe für Spielzeug. Ja, also dieses Ganze, also wo es ich immer in den Medien mitbekomme, ist, dass wieder irgendwie Plagiatgeschichten passieren und wie wehren sich deutsche Spielehersteller gegen chinesische Kopien. Da wird nämlich der Plagiarius verliehen. Der Plagiarius? Ja, genau, auf der Spielwarenmesse. Genau, und früher gab es da auch, war glaube ich sogar Nintendo da, das ist aber ewig her. Ich war da mal. Ja. Ich wollte mit Nintendo reden und Spieleentwickler werden und das war nicht der richtige Ort. Oh, ja. Aber ich dachte, das wäre eine Fachmesse gewesen. Und das Schönste, das werde ich auch in diesem anderen Podcast, den wir produziert haben, der aber erst zur Spielwarenmesse veröffentlicht wird, auch erzählen. Es gab auch früher eine Weihnachtshalle, wo dann im Februar jedes Jahr immer die brandneuesten, heißesten Weihnachtsartikel ausgestellt wurden. Fürs nächste Jahr schon. Ja. Oh, cool. Cool. Ja. Fürs nächste Jahr, damit man sich darauf vorbereiten kann. Ja. Das ist in der Tat vorausdenkend. Ja. Genau. Also der Podcast, den wir gemacht haben, einfach mal so ein Experiment, mal mit Brettspielern darüber zu reden. Also Brettspielautoren. Genau, also mit Autoren zu reden und eben halt nicht ganz so basic so, wie veröffentliche ich ein Spiel, sondern dann schon ein bisschen tiefergehend. Ich denke, das kann man den Leuten auch zumuten. Und der kommt dann nächste Woche raus. Genau. Wenn du dann hier wieder schmerzlich vermisst wirst, kann man dich stattdessen dann aus der Dose bei den Brettspielautoren hören. Genau. Und da kommt, und nächste Woche kommt auch mein neues großes Brettspiel raus, über das ich jetzt noch nichts erzählen darf. Stringheim. Weil ich sonst gevierteilt werde. Ja, echt? Aber da kann ich in 2 Wochen dann auch was zu sagen. Aber ich kann schon sagen, es ist gut und kauft's euch. Es ist echt rund. Nein, das darf ich noch nicht verraten. Das ist noch geheim. Das ist doch geheim. Bis zur Messe. Ja, das haben sie echt gesagt. Ich bin ja da ja, also einen Schritt weiter entfernt. Ich werde dich in Zukunft so eine NDA unterschreiben lassen. Aus gut informierten Kreisen wird uns berichtet. Genau, das darf man sagen. Ich habe im Internet gelesen. Also Nummer 2. Okay. Nummer 2, genau. An dieser Stelle sei auch der Podcast mit Holgi und Christopher Lauer empfohlen. Mit Holgi? Ich warte, das war, ja, war zumindest auch in meinem Holger-Podcast. Ach, da war das auch, das finde ich ja lustig. Ich habe eher den Klabautercast dann nochmal gehört, den aktuellen, den kann ich auch nochmal empfehlen, war ja letzte Woche schon. Ja, ja. Und der war mit Volker Beck und Christopher Lauer. Ich weiß gar nicht, was der Christopher Lauer sonst noch so macht. Ja, der erzählt immer noch von Nummer 1, 2 und 3. Naja. Ja, und dann ist mir noch was ganz Absurdes passiert. Ich bin also nach Hause gefahren, aus Bödefeld. Wir können hier was unter Nummer 3 erzählen, das ist ganz so... Du bist nach Hause gefahren, hast du gesagt. Hab meine Rechnung bezahlt und hab ein echtes Böderfelder hausgemachtes Pflaumenmus gekauft und bekomme dann irgendwie so eine Stunde später einen Tweet. Ja, hast du denn jetzt das Pflaumenmus wirklich gekauft? Mhm. Und also da dieses Hotel, wo man da ist, das ist so ein mehr oder weniger, da werden viele Seminare gemacht. Mhm. Und es gab noch eine zweite Seminargruppe. Mhm. Und da stand wohl ein Typ neben mir an der Rezeption, der das gesehen hat und gemerkt hat und dieses Wochenende eben auch in Bödefeld war und sich dann anscheinend auf der Rückfahrt Fanboys angehört hat und Dominik hat über Bödefeld geredet. Und der hat dann die Connection, also es war sehr absurd. Ja. Sehr absurd. Genau. Ja, ist es ein Aufruf zum Marcel Stalken? Vor allem, weil es ja so ein Kaff ist. Ja, ich frage mich dann immer, woran mich die Leute dann im Endeffekt doch noch erkennen. Am Pflaumenmus. Am Pflaumenmus, ja. Ja, doch an der Stimme, glaube ich. Ja, das kann sein. Weil du musst ja auch reden, wenn du Pflaumenmus kaufst. Bitte ein Pflaumenmus, hätte ich gern. Kann man denn schon berichten, wie das Pflaumenmus so ist? Ich habe es noch nicht geöffnet, nein. Aber das kommt sicherlich mal. Ich weiß nicht, oder der Journalistenpflicht das nachkommen. Das kommt sicherlich mal in den Konsumtipps. Oh ja. Also demnächst nach Bödefeld. Demnächst hier im Spezialpodcast für Pflaumenmus. Machen sie auch. Ja. Genau, aber jetzt geht's so richtig los mit unseren altbewährten Themen. Altbewährte Themen, ja. Das ist ein gutes Stichwort, weil dieses Thema kommt in der Tat alle Vierteljahre. Genau. Mhm. Und ist eigentlich immer das identisch. Total identisch. Das ist immer. Weil es ist immer halt eine Verdopplung. Ja. Ja. Und Analysten sagen, nö. Ja. Also ja. Rekordzahlen bei Apple. Ja. Ja. Man kann sich jetzt, wie gesagt, im Quartalsturnus zurückgehen und anhören, was wir seit, ich weiß nicht, wie viele Jahre podcasten wir, 4, 5 Jahren dazu erzählen. Ja, es ist im Prinzip immer das Gleiche. Tollstes Quartal ever. So viele Macs wie noch nie verkauft. Unglaublich viele iPhones verkauft. Unglaublich viele iPads. Und Apple hat so viel Geld, dass sie irgendwie Time Warner, Vivendi und noch 20 Medienfirmen kaufen können. Österreich. 30 Österreich war noch dabei. Ja. Österreich, Liechtenstein. Keine Ahnung. Nur der iPod sagt ein bisschen ab. Die Schweiz kaufen. Ich erinnere mich da an andere Zeiten. Da waren sie sehr froh, dass sie gerade in diesem Quartal Gewinn gemacht haben, weil sie die letzten Quartale Verlust gemacht hatten. Ja, das war schon lange her. Das habe ich auf Heise damals gelesen. Oh, Gewinnquartal. Das muss irgendwie 2000, 2001 gewesen sein oder so. Richtig. Und seitdem bergauf. Und ja, bis auf die iPods. iPods gehen nach unten. Verkaufen sich nicht mehr. All diese alten iPods. Nee, auch die Touches. Die Touches sind so in derselben Kategorie. aber die Touches wurden ja auch nicht geupdatet. Frevelhafterweise das letzte Mal. Jetzt kann ich hier wieder diesen Link nicht klicken, den ich hier reinkopiert habe. Das ist irgendwie suboptimal, weil der war so toll eigentlich. Okay, und was willst du da aus dem Link haben? Da waren so Beispiele drin, wie reich jetzt Apple wirklich ist. Wie viele Fußballfelder. Ja, genau. Wie viele Fußballfelder und wie viele, was war das andere? Es gibt auch noch so ein Standard-Substitut für Gewicht. Kubikunzen? Nee. Egal, Walfische, keine Ahnung. auf jeden Fall unglaublich viel Geld. Wir verlinken jetzt an der Stelle auch, dann könnt ihr euch irgendwie selbst noch dran ergötzen. Das, was du verlinkt hast, ist Axel Springer. Ja, und da muss man sich doch dann aber mal fragen, was machen sie denn falsch? Verkaufen sie ihre Produkte zu teuer, dass sie so viel verdienen? Oder sie haben eine gute Marge. So, das ist also ja, wenn man zu viel Gewinn macht, dann stimmt doch irgendwas nicht am Geschäftsmodell. Ich glaube, wenn du zu viel Gewinn machst, dann stimmt irgendwas nicht gegenüber deiner Einstellung gegenüber einer Aktiengesellschaft. Oder so, ja. Ja, aber an sich. Verdient mehr als Google umsetzt. Ja, ja. War eine Geschichte. Hm. So viel wie Österreichs Wirtschaft. Österreichs Wirtschaft, das ist schön. Ist mehr wert als Griechenland, habe ich auch gelesen. Ja, wozu dann noch Krise? Ich meine, wenn. Ja. 100 Mio auf der Bank. Man müsste nur alle Apple-Produkte halb so teuer machen. Oder so. Ja. Naja, also im Lichte der unserer Zulieferer geht's scheiße, ist es natürlich auch wieder so ein Kontrast, aber ja. Ja. Ist also ein komplexes Thema, haben wir ja schon mal versucht, ein bisschen zu beleuchten, aber so einfach ist das alles nicht. Und das Kampfgeld ist für alle, für mal einen Downturn, wenn er dann kommt, schon auch wichtig. Da glaube ich der Aussage schon auch. Ja, das ist. Mal sehen. Mal sehen. Auf jeden Fall wieder unglaublich viel Geld für unglaublich für eine unglaublich kleine Firma eigentlich nach wie vor. Mhm. Also es ist, was denn? Nee, weil gerade jemand in den Chat gepostet hat, so es gibt einen Tumblr natürlich mit Things Apple is worth more than für also wem die Beispiele jetzt noch nicht genug waren, der kann da noch drauf gehen. Ja, also das hat Dagobert Duckische Ausmaße mittlerweile. Oh ja. Irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich habe es vergessen. Egal, kommen wir zu den traurigen Themen des Lebens, namentlich ACTA. ACTA! Ja. Ja. Ja. Ja. Warum steht es auf der Agenda? Also bei ACTA. Weil es gerade so unterschrieben wurde. Genau, von die EU. Wichtigen Leuten. Die wichtigen Leute aus der EU haben unterschrieben bei ACTA. Bis auf Deutschland und vier andere EU-Mitgliedstaaten, bei denen das irgendwie noch innerstaatlich erst geklärt werden muss. Da gibt es irgendwie noch. Aber an sich wird auch davon ausgegangen, dass die demnächst auch mit unterschreiben, inklusive Deutschland. Also wir haben es noch nicht getan. Wir haben es noch nicht getan. Nein, aber dann muss ja auch nochmal unterschrieben werden von den. Irgendwie muss nochmal ratifiziert werden oder Parlamenten sowas. Und also ACTA finde ich so ein schönes Thema, weil sich da immer so viel ändert, dass man gar nicht mehr weiß, was aktuell ist und was nicht. Aktuell. Aktuell sozusagen. Ja. Und ja, das Einzige, was sich irgendwie nicht ändert, ist, dass es wohl immer noch ziemlich böse ist. Ja. Von der Stoßrichtung. Und ja, immer mal wieder so auftaucht und wahrscheinlich irgendwann in irgendeiner sauren Gurkezeit dann komplett unabwendbar in Kraft tritt. Alternativlos unabwendbar in Kraft tritt. Ja, genau. Also ich habe jetzt irgendwie bei dieser Pressemeldung gelesen, irgendwie die CDU ist dafür. So mal ganz egal, was drin steht, Hauptsache wir sind dafür. Das ist ein wichtiger Schritt in Sachen Urheberrechtsreform, war so die Aussage. Und die Verlage finden es auch super. So, das war so das, was auf Heise dazu stand. Können wir mal so ganz kurz anreißen für die, die von ACTA noch gar nichts gehört haben, so ungefähr Stoßrichtung. Marcel, hast du noch schaut sich jetzt keiner. Also es war auf jeden Fall, ich weiß nicht, ist das noch aktuell mit den Grenzdurchsuchungen und Copyright-Beschlagnahmen? Also die Details kann ich tatsächlich momentan nicht sagen, weil sie so viel geändert haben. Hm. Für was geht's denn überhaupt? Aber prinzipiell Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Genau. Ja. Und das ist halt ein Handelsabkommen, das im Prinzip halt Urheberrechte stärken soll. Ein internationales. Internationales. Und ursprünglich war wohl die Ausrichtung eher so für Handtaschen und andere Modeartikel und so diese Geschichte, so diese Louis Vuitton-Geschichten. Genau. Und halt irgendwie so Breitling-Uhren und Schnickschnack. Mhm. Aber da fallen halt irgendwie IP fällt da auch drunter, also Intellectual Property. Ja. Und das ist also das eigentlich Gefährliche an dem Ding. Genau, und was ich rausgelesen habe, dass wohl das Hauptproblem ist, dass die Wasserleitung jetzt bestraft werden darf, wenn da böses Wasser durchgeleitet werden kann. Genau. Und ja, das ist natürlich ein Problem, weil Social Media kennen wir alle. Die Inhalte, die da durchgeleitet werden, oder die da vorkommen, wenn man die alle einzeln prüfen möchte, da kann man dann schnell mal die Webseite abgeschaltet bekommen. Wie gesagt, die Details, ich versuche mich zwar auf dem Laufenden zu halten, aber jetzt war bei mir gerade so im Pieper und Super im Kopf, wo ich mich informiert habe, mehr oder weniger. Aber kein Beinbruch, weil wir verlinken an dieser Stelle eine Wiki-Seite von La Quadrature, Dunette. Und da steht nicht nur drauf, warum das alles schlimm ist, sondern auch, was man machen kann. Nämlich man kann bei seinem EU-Abgeordneten anrufen und sich beschweren. Nach wie vor. Und sagen, das ist nicht so super. Und sie haben da auch schon ein Pad aufgesetzt, wo man reintragen kann, wo wen man angerufen hat und wie so die Reaktion war. Und auf der Wiki-Seite findet man da alles zu. Ja, Markus Beckedahl hat ja heute auch geschrieben, dass zwar das Vertragswerk an sich nicht mehr geheim ist, das war ja auch ganz lange ein Kritikpunkt, dass es geheim war, sondern dass es einfach nur so schwammig ist, dass man nicht weiß, worauf es sich bezieht. Und darauf, worauf es sich bezieht, das ist noch geheim. Das heißt, also die Regelung wahrscheinlich, wenn das Gesetz oder dieses Agreement in Kraft tritt, kannst du es auch so auslegen, dass überhaupt nichts Schlimmes passiert. Oder dass eben die Hölle losbricht. Und problematisch ist halt, das ist halt auch kein Gesetz in dem Ding, in dem Sinne, sondern einfach ein Vertrag. Ja. Also es ist mal wieder versucht. Ja noch schlimmer macht im Prinzip. Ja, es wird mal wieder versucht, die demokratischen Institutionen auszuhebeln. Zu umgehen. Interessant fand ich im Zug von ACTA jetzt auch in der Berichterstattung um die Unterzeichnung der EU-Mitgliedstaaten oder vieler der EU-Mitgliedstaaten, dass der Berichterstatter im Handelsausschuss vom Europaparlament zurückgetreten ist. Und das war der Herr Kader Arif. Und der meinte so, er macht nicht mehr mit bei dieser Maskerade und er möchte da jetzt nicht mehr vorstehen, weil die Zivilgesellschaft nicht eingebunden wird, weil nichts transparent ist und seit Beginn der Verhandlungen irgendwie alles unterlaufen wird und das Europaparlament vorgeführt wird. Naja, sehen wir mal, dass ehrlich so, wenn man in die Vergangenheit blickt, gerade solche Verträge, die wurden nie besonders in der Zivilgesellschaft diskutiert. Die Sache ist halt die, dass die Auswirkungen immer größer werden von Jahr zu Jahr und das halt jetzt auch Auswirkungen haben kann auf Einzelpersonen oder auf jeden von uns. Ja, und das Europaparlament hat dazu noch also dieses Problem, dass es an sich halt immer sehr schnell vom Europarat und anderen Organisationen oder anderen Entscheidungsquellen in der EU, das ist ja alles nicht so ganz logisch strukturiert, finde ich, mal schnell unterlaufen wird einfach auch. Ja, und was bei dieser ganzen Urheberrechtsgesetzgebung problematisch ist, ist, im Grunde gibt es immer einen, der mitmacht. Und sobald du dann solche Beispiele hast von jemandem, der schärfere Gesetzgebung hat, dann kannst du wieder auf den verweisen. Es kommt aus den USA ja unglaublich viel Druck auch, durchaus auch hintenrum. Wenn ihr das nicht macht, dann bekommt ihr Riesenprobleme mit uns. Im Grunde ist es ja ganz gut, wenn die EU dann gemeinsam versucht, was zu tun. Bloß leider sehe ich da halt noch nicht, dass die auf einer angenehmen Linie sind. Nee, und ich habe auch so das Gefühl, die EU ist einfach nicht geschützt gegen Lobbyismus ist, glaube ich, der falsche Begriff, aber sie ist sehr verletzlich gegenüber gerichteter Beeinflussung. Ja. Also wenn ich dann gucke, so dann kommt so der Fischereiausschuss und beschließt plötzlich was zum Copyright, ja, dann ist halt wieder so, das kann ja nicht sein eigentlich. Ja, und man muss halt auch sehen, wer hinter solchen Gesetzen steckt. Also das sind natürlich die Big Player, das sind ja nicht irgendwelche Urheber, die die da, weiß ich nicht, mit ihrer Videokamera ein Filmchen drehen oder ein Buch schreiben oder Musik machen, sondern das sind die großen Player und die setzen natürlich ihre Interessen durch und auch nicht die Interessen der Urheber selber. Ja. Ja. Und ja, im Grunde wird einfach momentan versucht, die alten Verhältnisse zu zementieren, weil die ja für gewisse Branchen ganz gut waren. Ja. Mit allen Mitteln. Das halte ich für sehr, sehr problematisch, weil wir ja gerade im Urheberrecht Veränderungen brauchen. Das ist momentan nicht stabil. Das ist nicht in der Lage, nicht in der ausgeglichenen Lage. Es kann nicht so bleiben, wie es gerade ist. Aber um eine neue Stabilität zu finden, muss sich einfach ganz viel ändern. Und momentan wird alles, was irgendwie Flexibilität verspricht, eben bekämpft. Und so als Urheber selber hast du auch oft das Problem, je nach Branche, in der du bist, du musst dich eigentlich in die alten Machtstrukturen fügen. Ja. Du musst eben über die gängigen Verwerterkanäle auch gehen, weil du bei den anderen teilweise rechtlich nicht geschützt bist, dann eben keine Gewerkschaft hast, weil es versucht wird, diese Kanäle überhaupt auszutrocknen, weil es noch kein Micropayment gibt. Also ganz viele Sachen, die eigentlich erst eingeführt werden müssen, damit man mit den neuen Gegebenheiten, also der Digitalisierung, umgehen könnte, werden jetzt verhindert. Ich glaube, das wird wieder so ein Kampf wie mit der Atomkraft, dass die erneuerbaren Energien einfach nicht kommen und nicht kommen, weil sich keiner dahinter klemmt. Also wir warten quasi auf Fukushima, das Urheberrecht. Ja, ich weiß nicht genau, was das sein könnte. Aber ja. Nun ja, nun ja, es bleibt alles, wie es ist, oder es wird schlimmer. So auch bei Facebook. Es ist jetzt die Apokalypse bei Facebook eingetreten, zumindest wenn man so den ersten Berichterstattungen glauben darf. Facebook hat jetzt dieses Timeline-Feature angeschaltet für eine Mehrzahl von Menschen. Ich habe das schon länger an bei mir. Ich habe mir da irgendwie extra so einen Dev-Account bei Facebook eingerichtet, damit ich es irgendwie schon vorher angucken kann. Und ich muss sagen, ich finde das jetzt gar nicht so schlimm. So, also ich kann so diese Aufregung um dieses Timeline-Feature per se jetzt gar nicht nachvollziehen. Was macht es denn genau? Naja, also erstmal sieht deine Facebook-Seite mal anders aus. Du hast so ein großes Banner-Hintergrundbild, wo du irgendwie beliebig dich selbst oder irgendwie eine Naturszene oder sonstiges da irgendwie reinklatschen kannst. Okay. Und dein Avatar ist quasi so links unten als kleines Viereck. Mhm. Und dann wird dann halt da angezeigt, was du so an Statusmeldungen also die letzten Jahre in Facebook reingeschrieben hast auf einem Zeitstrahl. Und du kannst eben jetzt zusätzlich neben den Statusmeldungen und Fotos und was du nicht alles eh schon hochladen konntest, kannst du noch Metadaten in Facebook eintragen, wie hier habe ich mir eine Katze geholt oder da bin ich geboren worden oder hier habe ich irgendwie eine Krankheit überwunden, hier habe ich geheiratet und so solche Sachen. Also kann so man selber noch Live-Events kannst du posthum, also posthum ist vielleicht jetzt das falsche Wort an der Stelle, sondern post-hoc ist gar nicht richtig. kannst du das im Nachhinein kannst du es auch noch eintragen, ja. Okay. Aber du im Prinzip kannst du noch mehr Metadaten da reinwerfen, die werden dann auch da präsentiert in dieser Timeline, aber an sich ist es halt einfach eine andere Ansicht auf die Daten, die da eh schon drin stehen. Und die ist jetzt automatisch an oder so? Weil meine Seite sieht immer noch so aus, wie also sie immer aussieht. Ich glaube, es ist gerade so, dass man sich jetzt angucken kann, wie das aussehen würde, wenn man den richtigen Knopf drückt und in 30 Tagen ist es dann so. Okay. Und das ist jetzt so viel anders als die bisherige Pinnwand ja auch nicht, oder Wall, oder? In meiner Wahrnehmung nicht. Aber wenn man so den Datenschutz, also wenn man vor allem halt dem ULD so glauben darf, unabhängiges Datenschutzinstitut, Landesdatenschutzgedöns Schleswig-Holstein, dann ist da jetzt irgendwie was ganz schlimm geworden. Okay. Und ich habe so diesen Narrativ von Facebook hat jetzt noch mehr Daten, irgendwie habe ich jetzt öfter gehört und ich kann ihn nicht ganz nachvollziehen, ehrlich gesagt, weil die zeigen halt die Daten, die sie haben, jetzt anders an. Aber und meine Status-Updates und so weiter sind auf meiner Wall doch auch immer so, also auf meiner Seite doch eh so gewesen, dann ältere Posts, wie auch immer, und die Privacy-Einstellungen von dem Zeug ist ja wahrscheinlich immer noch so wie immer. Ja. Das heißt, man kann es irgendwie einschränken, wenn man es versteht, und wenn man es nicht versteht, was die meisten tun, dann ist es halt irgendwie eingestellt. Okay. Tja. Also, wenn ihr gucken wollt, dann könnt ihr da jetzt irgendwie gucken. Wir verlinken da jetzt irgendwie auch noch einen Artikel, dann da, wie man das macht. Aber an sich finde ich jetzt keine wesentliche Veränderung, ehrlich gesagt. Also ich finde es hübscher als vorher, aber. Also dieses Timeline-Feature, dass du eben so ein Tagebuch hast, das Feature selber finde ich grandios. Ich finde halt Facebook unglaublich schlimm. Aber das, also was mich an Facebook so nervt, ist dieses Privacy-Theater. Dass die immer noch draufstempeln, das ist alles privat, was du da machst. Und das ist es nicht. Und natürlich kannst du irgendwas einstellen. Aber ja, gut, das ist aber so. Also das ist auch ein Facebook-Problem, aber nicht nur ein Facebook-Problem. Naja, auf Twitter weiß ich, was privat ist und was nicht privat ist. Da hätte ich übrigens gerne dieses Timeline-Feature. Ganz ehrlich. Ja, wobei auf Twitter ja auch nur Daten sichtbar und nicht sichtbar sind. Also von privat würde ich an der Stelle auch nicht ausgehen. Also dass deine DMs nicht irgendwann mal irgendwo auftauchen. Dass die mal geleakt werden können, ja, okay. Ja, klar. Der Rest, ich weiß nicht, ich habe jetzt Twitter mit Facebook verbunden, beziehungsweise andersrum, also mein Twitter wird jetzt in Facebook reingekippt. Mhm. Ein gutes Gefühl war das nicht. Ich weiß es nicht. Das ist ganz seltsam, aber ich glaube, es ist nur ein Gefühl. Es ist dieses Gefühl durch diese 1000 Privatsphäre-Einstellungen, von denen ich gar nicht mehr weiß, wie was eingestellt ist, habe ich da auch Freundschaften begonnen, die ich vielleicht gar nicht beginnen wollte. unter den Voraussetzungen, unter denen ich jetzt mittlerweile Facebook nutze. Okay. Bei Twitter war mir immer klar, was das bedeutet und was ich da reinschreiben möchte und was ich nicht reinschreiben möchte. Bei Facebook ist es das nicht. Ich glaube, diese Verquickung ist das, was mich einfach nervt. Ja, das kann ich nachvollziehen. Also Facebook ist für mich auch so ein Ding, das viele Sachen gleichzeitig sein will. Ja, und es ist irgendwie so, das ist so wie ein Freund, der zu Besuch kommt und dann einfach in deinem Wohnzimmer pennen bleibt und einzieht. Ich finde, das ist die Strategie, die Facebook da gefahren ist. Ah. Und das gefällt mir nicht. Wahrscheinlich wäre das viel einfacher, wenn man jetzt anfangen würde, Facebook zu benutzen. Das Gefühl habe ich bei Facebook irgendwie nicht. Also dass es ein Freund ist, der irgendwie nicht mehr geht. Ja, na gut, also, ein Freund natürlich so, nicht, eher so ein nerviger Bekannter. Nee, es ist mehr so ein Faxkopiergerät mit eingebautem Waffeleisen. Ja, Faxkopie, was halt Kopien zieht und die dann... Und Waffeleisen. Und war. Weil das jetzt klar ist. Ja. Es ist mir einfach hochgradig unsympathisch, aber das mag auch an Herrn Zuckerberg liegen. Ja, das ist ja durchaus verständlich, finde ich. Nun ja, aber dieses Facebook-Timeline-Feature kommt jetzt wohl und da hält auch weder Ochs noch Esel auf und so und ist auch gar nicht so schlimm, finde ich. Du hast mit iBooks gespielt. Ich habe mit iBooks Offer. Ja. Ja, im Grunde lässt sich das alles zusammenfassen. Das ist halt eine AI-Anwendung. Das heißt, grandiose Möglichkeiten, wenn du genau das machen möchtest, was Apple dir vorgibt. Mhm. Und sobald du die Pfade ein bisschen verlässt, wird es halt pain in the ass. Richtig. Die Sache ist schon echt schön, dadurch, dass du einfach publizieren kannst. Also ich versuche, ja, darf ich gar nicht erzählen, gut. Vielleicht wird es ja auch gar nicht fertig. Also ich hab ein Testprojekt, was ich da mache. Das kann ich frei verteilen. So ein reales Projekt. Ja, ein reales, aber ein Testprojekt, was ich frei verteile, so wie ein Flyer. Mhm. Ja. Und das ist schon ganz cool, wenn du dann eben Ton und so mit einbinden kannst, das gleich formatiert hast. Das wird im iPad schön aufgemacht. Was ich grandios finde, ist zum Beispiel die Glossarfunktion, dass du einfach Stichwörter festlegen kannst. Dann tappt man da auf dem Bildschirm drauf und dann geht ein kleines Fenster mit der Erklärung. Also weiß ich nicht, machst du einen ACTA-Flyer und dann kann man auf ACTA draufklicken und dann hast du da eine Riesenerklärung. Hm. Leider wendet er beim Glossar die Styles nicht richtig an. Das ist ein bisschen doof. Und sie haben halt gewisse Basisfeatures einfach nicht reingemacht, die in jedem App-Buch, App-Magazin einfach auch drin wären. Zum Beispiel einen Knopf, wo man draufdrückt und dann geht ein Fenster auf und da steht dann noch ein bisschen was. Also was ist nicht drin? Kann man sich natürlich alles selber schreiben mit diesen Widgets. Widget, wie heißt das Programm? Dashcode meinst du? Ja, genau, mit Dashcode. Also ist es dann wirklich mit Dashcode oder ist es dann da so irgendwie eigentlich mit Dashcode? Ja, mit Dashcode. Also macht wirklich mit Dashcode was und setzt es dann da ein, so ein Widget oder, das ist ja bei Keynote auch so, man macht was in Keynote und setzt es dann da ein. Am Anfang hat es so einen Eindruck gemacht, als wäre das iBook außer selber die Eierlegende wollen mich sau, aber es integriert sich nur in das vorhandene Zeug. Genau. So ein bisschen. Und für diese Keynote-Funktion brauchst du halt dann auch Keynote, das dann ferngesteuert wird von iBooks außer ganz auf eine absurde Art und Weise. Mhm. Wahrscheinlich per Apple Skript ganz, ganz übel. Naja, und also die Templates umzubauen ist auch nicht so wahnsinnig angenehm, geht aber. Okay. Also ich denke, ich werde mal was damit machen. Einfach so als Experiment. Ich glaube, das kann ganz schön sein. Ja, aber es ist, also wenn man die Erfahrung mit iMovie und mit GarageBand und so kennt, dann weiß man ganz genau, was auf einen dazukommt. Ja. Manche Sachen machen es dir viel einfacher und andere bist du am Verzweifeln, obwohl das so eine Grundfunktionalität ist. Hm. Was ich noch ein bisschen nachreichen wollte, war so die eine Geschichte, die mich echt gewundert hat, dass es keinen Player für einen Mac gibt, für iBooks in irgendeiner Form, also eine iBooks-App für einen Mac, so dass man die Bücher mal wenigstens angucken kann. Und also nicht mal die alten, dass nicht mal iTunes in diese Bücher reingucken kann. Ja? Hm. Das ist so ein ganz abgeschlossener Datenblob, der da irgendwie in iTunes verwaltet wird und du kannst es halt auf auf dem iPad angucken und ansonsten nicht. Ja, und ja, das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Wie kriege ich es denn, wenn ich das jetzt kostenlos veröffentliche auf meinem Server, überhaupt in iBooks rein? Angeblich so. Ich kann dazu berichten. Nämlich, ich habe das gerade noch ausprobieren lassen, weil ich mein iPad zu Hause vergessen habe. Ausprobieren lassen? Die Coding Monkeys wachsen. Die Angestellten. Wir haben schon lange nichts mehr geschickt bekommen. Mach nicht sowas, sonst denken die, wir brauchen nichts mehr. Kaffee ist bald alle. Kaffee. Wir möchten wieder Kaffee, bitte. Ja, nur egal. Damit Tim neidisch wird. Ja. Aber ich wollte eigentlich berichten von Diesel Sweeties. Diesel Sweeties ist so ein Webcomic, der so ein bisschen in 8-Bit-Style pixelig gezeichnet. Ich habe den jetzt nicht wesentlich verfolgt. Ich kannte den nur so aus dem Hinterkopf. Und der hat sich eben jetzt die Mühe gemacht und sein Dezember-Archiv, sprich irgendwie 30 Dezember-Comics, der macht irgendwie täglich einen neuen Strip, glaube ich, zusammengefasst in ein iBook. Ja, sehr ein schön. iBooks-iBook. Und das kann man auf der Webseite direkt runterladen. Das ist dann so ein bisschen seltsam, weil du gehst dann mit deinem iPad da auf diese Webseite, klickst den Link, dann kommt da oben so ein Ladebalken in Safari. Okay, das mache ich jetzt doch mal live hier. Und dann steht da halt so dieses Open in iBooks Dings in der Mitte. So wie bei einem PDF. So wie bei beliebigen Dateien, die man so downloaden kann, die von der App weiterverarbeitet werden können. Genau, genau. Und dann drückst du da auf Open in iBooks und zumindest auf dem iPad 1 ist es schon so grenzwertig schnell. Ja, das wollte ich eben auch sagen. Also du meinst jetzt nicht den Download, sondern... Nein, ich meine, wenn du es mal downloaden hast, den Knopf gedrückt hast, du kriegst erstmal kein Feedback, dauert es eine Minute. Ich habe jetzt auch kein Feedback bisher. Links oben dreht sich ein bisschen der Progressbar und jetzt geht's auf. Genau. Also war so ein 10, 15 Sekunden. Ja, auf dem iPad ist es irgendwie 30, 40 Sekunden und wir waren dann schon, also wir hatten schon Sorge, dass jetzt nichts passiert. Sprich, das ist ein bisschen langsam, aber an sich funktioniert dieser Workflow. Du klickst auf Open in iBooks und dann geht's in iBooks auf und dann kannst du das da angucken. Ja, aber apropos schnell. Also ich habe halt auch gemerkt, ich hatte ein paar größere Dateien drin. Anscheinend hat er die nicht irgendwie beschnitten oder komprimiert, so wie er es braucht. Da war dann das Blättern so, dass er eine Vorschau vom Bild gezeigt hat und dann erst gerendert. Ja. Und das willst du bei einem Buch nicht haben. Ich habe halt Sound eingebaut gehabt. Mhm. Das ist übrigens auch sehr lustig, dass er beim Laden erstmal in der Vorschau den die alte Quicktime-Optik von dem Player. Ich weiß nicht, für die Neueren unter euch, ihr kennt es gar nicht mehr, aber so früher so der Webplayer von Quicktime hatte so einen aquamäßig scheinigen weißen Balken mit ganz komischem Interface, relativ fummelig. Und das wird dann da angezeigt. Das wird in der Vorschau des Bildes angezeigt und dann erst ein schwarzer Balken. Ja. Ich glaube, also dass die Vorschau beim Exportieren erzeugt wird an der Stelle und das ist halt so ein ganz low-res JPEG, das in irgendeiner API gerendert wird und da ist wohl bei QuickTime dann eben noch die alte Scheiße drin. Wahrscheinlich ist vielleicht aber auch nur bei dir, du bist ja so ein Updater. Na, vielleicht ist das das QuickTime-Plugin einfach und das wird dann ersetzt. Nee, ich habe neu aufgesetzt. Ja, alles neu aufgesetzt mit dem R. Okay, aber also das, wie hieß das Ding, Sweeties? Diesel Sweeties. Also das ist, sobald es mal geladen ist, geht es hier relativ zackig. Ja, also es ist irgendwie nicht wahnsinnig interessant so in Sachen Multimedia-Ausnutzung, weil es wirklich nur die Comics sind und man da durchblättern kann. Aber so an sich ist das mal so ein erstes Indie-Projekt sozusagen mit iBooks. Ja, genau. Und alternativ kann man es auch auf dem Mac runterladen und dann über iTunes zünden oder auf dem PC. Und man kann sich es auch per Mail schicken, das geht auch. Also gerade so Gebrauchsanleitungen und sowas kann ich mir da super vorstellen in dem Format. Also gerade interaktive Gebrauchsanleitungen auch, das wäre echt super. Ja. Ja, oder auch wenn ich einfach einen Begriff näher erläutert haben will, dann klicke ich da drauf, klicke das Glossar und dann sagt er mir halt, wo ist jetzt der Einschaltknopf. Ja. Also blöd ist halt natürlich, dass es wieder proprietär ist, aber das hattet ihr letzte Woche schon. Ja. Jedenfalls vielen Dank, weil ich habe das letzte Woche bei Fanboys gehört und habe dann eben gleich angefangen rumzuprobieren und das macht auch viel Spaß. Also mein zweiter Beef damit war auch noch, dass aber das kommt wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es noch kommt, aber dass auch das Authoring-Tool nicht auf dem iPad selber auch da ist. Also zumindest so wie bei den anderen iWork-Geschichten, dass man so zumindest für Text und so weiter schon das dann über die iCloud zünden, was ja auch immer noch nicht da ist. Ja. Und wie kriegst du das dann wieder raus aus diesem iPad? Also das ist schon alles. Ja, iCloud alles halt eigentlich. Halb gar. Also da geht eigentlich schon auch noch mehr. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich hätte gerne von Area 5 ein Gaming-Video-Magazin in iBook-Form. Ja, das finde ich auch gut. Aber das wird nicht passieren, wahrscheinlich egal. Aber wenn wir schon noch mal kurz bei diesem Mac ausverwandt, ist ja schon aktuell die Macworld. So, um mal so eine Nullmeldung zu machen. Ja. Also falls ihr es nicht gemerkt habt, ihr habt das zu Recht nicht gemerkt, es ist gerade Macworld. Genau, es ist gerade Macworld. Man könnte ja zum Beispiel meinen, dass Macworld so ein Ort ist, wo jetzt endlich die ganzen Thunderbolt-Devices kommen oder so. Weißt schon? Man steckt dann Thunderbolt an und hat dann alles, was ein Apple Cinema Display ist, nur das Display nicht oder so. Also Gigabit, Ethernet und Co. Aber Pustekuchen, ist auch nichts da, bis auf irgendwie eine Festplatte, die man aber, also so ein Thunderbolt-Produkt ist vorgestellt und das ist so ein großer Festplattentank und den kann man auch noch nicht kaufen, sondern der ist nur vorgestellt. Gab es nicht auf der CES einen Haufen Thunderbolt-News, was Adapter und Gedöns angeht? News schon, aber gibt's halt alles noch nicht. Ja, irgendwie. Das war alles so Dezember oder genau. So. Genau, das ist irgendwie, also das Thunderbolt hebt nicht so ab. Es macht für mich stark, stark den Eindruck von FireWire. Irgendwie an sich cool, aber wird erst im irgendwie ganz späten Lebenszyklus irgendwie dann wirklich Aufmerksamkeit bekommen. Ja. Also ich habe ja dieses Voodoo Blackmagic Ding, hätte mich ja interessiert. Also es gibt ja diese Capture, HDMI Capture Hardware von wie heißt die Firma? Voodoo Black oder Magic. Blackmagic? Blackmagic ist die Karte, ich weiß nicht, Voodoo ist glaube ich die Karte, egal. Es gibt nur eine Firma, die sowas macht. Ja, genau, also diese Capture-Firma da, die macht jetzt eben auch dieses Device jetzt nicht mehr für PCI-Steckkarten und seltsam, sondern eben mit Thunderbolt. Und das hätte ich interessant gefunden, das haben sie irgendwie schon im Oktober oder so vorgestellt und angekündigt. Und ich habe mir das irgendwie damals mal geklickt und bis heute nicht lieferbar. Naja, mal gucken. Vielleicht passiert ja noch was. Aber es scheint da wohl so leichte Probleme zu geben, wo auch immer die dann verortbar sind. Okay. Tja, auf alle Fälle, ansonsten ist mir auch nichts aufgefallen, was irgendwie relevant wäre auf der Macworld. Es werden wieder irgendwelche Awards verteilt und Best of Shows und die Blogs sind voll, aber von Handy, von iPhone-Hüllen mit Flaschenöffnern und sowas. Also so in der Größenordnung bewegt sich gerade so das, was ich mitbekommen habe. Die Fachmesse für iPhone-Hüllen mit Flaschenöffnern. Ja. Das trifft's doch perfekt, glaube ich. Nun ja. Wir könnten über Wunderkit reden. Wir könnten über das Wunderkit reden. Ich könnte mich mal wieder versuchen einzulocken noch, ob das nochmal geht, weil auf dem iPad habe ich das noch nicht gemacht. Währenddessen könnt ihr ja schon mal sagen, was es denn ist. Dieses Wunderkit, ich weiß nicht, wie lange ist es jetzt her? So 10 Tage vermutlich so um den Dreh? Das gefühlt die Ewigkeit. Ja. Es war so eins von den Dingen, weil irgendjemand in der Timeline sagt, ich brauche einen Invite für. Und dann springst du immer an. Ja, natürlich. Alle ein Invite. Ich bin ja nur immer bei Zurück dabei, weil du irgendwas gelesen hast und eins bekommst und dann kann ich mitmachen. Sonst ging das ganze Internet an mir vorbei. Ja, und dann sagt der Martin, ich hätte übrigens auch gerne einen Invite für und dann beschickt mir den dankenswerterweise jemand dann immer auch und dann gucke ich mir das an. Und so auch bei Wunderkit. Und was Wunderkit ist eine Webseite zum gemeinsamen To-Do und Gedöns verwalten. Ja, also es ist im Prinzip was Ähnliches wie Wunderlist, was von den gleichen Leuten ist, nämlich den Wunderkindern. Und dieses Wunderkit hat halt noch mehr Social-Gedöns obendrauf und Notizen und Zeugs, nicht nur To-Do-Listen. Also was mir aufgefallen ist, als ich es aufgemacht habe, ist, dass es weitaus hübscher war als die meisten Social Networks, die jetzt neu anfangen. Ja, und mit Holz. Das mit dem Holz, ja. Okay. Und dass ich überhaupt keinen Plan hatte, wofür dieses Zeug da ist. Und das passiert mir eigentlich selten bei so. Also, wir haben auch versucht, irgendwie. Also, man probiert ja am Anfang ein bisschen rum und es kam nicht mehr, als dass einer einen To-Do-Punkt gemacht hat. Ja, To-Do über Wunderlist ranten. Und dann habe ich über Wunderlist gerantet und habe dann abgehakt, dass ich das gemacht habe. Er hatte den To-Do-Punkt an 20 Leute geschickt und dann war der für die aber auch schon abgehakt und da hat sich dann noch einer drüber aufgeregt und das war's. Mehr ist in diesem Ding nicht passiert. Ja, und an sich ist es halt dafür gedacht, irgendwie, du machst eine Projektsphäre sozusagen und in dieser Projektsphäre kannst du dann eben so To-Dos anlegen und Notizen und was war das dritte? Ich habe schon vergessen, was das dritte war, was man machen kann. Man kann so eine Timeline haben, also einen kleinen Twitter pro Projekt. Ah ja, richtig, so eine Status Twitter-Gedöns. Genau. Ja, Workspace Profile heißt das. Ja, und von der Ausrichtung halt her auf irgendwie Getting Shit Done und Projekte. Mhm. Ich dachte im ersten Moment, oh, das ist so ein Redmine für The Rest of Us sozusagen. Ja, so ein To-Do-Ticket-System für die Leute, die To-Do-Ticket-Systeme nicht benutzen wollen. Aber so im Endeffekt habe ich dann auch festgestellt, so mir fehlt dafür auch so dieser konkrete Anwendungsfall, für den es also ich verstehe überhaupt nicht, was will ich damit tun? Ja. Das Einzige, was ich verstanden habe, ist, dass ich sofort mit E-Mail-Benachrichtigungen zugespammt wurde, ja, die man alle ausschalten muss. Ja. Also an sich, es sieht relativ sexy aus, aber ist wirklich nichts Neues. Also wenn man sich da Basecamp anguckt von 37 Signals, das ist nahezu der gleiche Funktionsumfang, tut's schon lange und ist aber auch ohne Holz. Ausschick, aber ohne Holz. Diese Pseudo-Social-Features, die sie eingebaut haben, die funktionieren meines Erachtens gar nicht, weil die müssten dann entweder wirklich öffentlich sein, weil das ist so dieses Workspace-Profile. Also jeder kann beliebig viele Workspaces haben, in den Workspaces kann man gemeinsam arbeiten oder nicht. Die Leute, die in den Workspaces sind, können da die To-Dos und Notes sehen. Ja. Und eben auch was auf dem Profil posten, und Leute können Workspaces folgen von Leuten. Ja. Und dafür müsste ich halt in dieser App sein ständig, weil die Timeline müsste für meine Begriffe einfach ein Twitter-Account sein pro Ding. Dann wäre schon mal die öffentliche Seite weg und es wär irgendwie integriert. Aber darüber hinaus ist da eigentlich auch wirklich nichts besonders Neues. Es ist schön gemacht. Aber ich würde da wirklich, also wenn jemand in die Richtung gehen will, würde ich wirklich auf Basecamp gehen von 37 Signals, weil das ist eigentlich ja, oder ähnliches Ding und cleaner. Wenn man es vielleicht sogar komplexer haben will, halt gleich eine Redmine-Instanz aufsetzen. Ja, und ich möchte vielleicht nochmal das anders formulieren. Wenn ich ein Social Network mache oder sowas ähnliches, was mit, das hier ist, ja, ja. So ein Tool, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe diese Invite-Schiene, dann muss das was sein, was man sofort begreift. Ja, oder ich baue mir eine Userbase auf von unten. Und am besten mache ich beides. Ich brauche auf jeden Fall für so ein Tool erstmal Leute, die es gecheckt haben. Weil wenn dann der Riesenansturm kommt, die kommen alle rein, sehen, da ist so ein Sandkasten, da ist aber kein Sand drin. Und dann denken sie sich, ja, ich kann nicht mal dem anderen das Schäufelchen klauen, weil Schäufelchen gibt's auch nicht. Und dann gehen sie halt wieder weg und dann bist du in 5 Minuten wieder weg vom Fenster. Also das müsste man doch begriffen haben, dass das heutzutage so läuft. Wenn ich diesen Schritt mache mit den Invites, dann muss ich eine Userbase haben, die groß genug ist, dass sie den anderen vermitteln kann, was das überhaupt soll. Oder halt wie bei Aimen, wo sofort klar wird, wozu es da ist. Es ist zwar auch langweilig, aber also Aimen war ja wirklich, also das war für mich noch kurzlebiger als Wunderkit. Da fällt mir ein, nutzt jemand noch, wie heißt es denn, Stamped? Ich habe das noch, glaube ich, ausprobiert. Dir nie wirklich. Weil Stamped hat so das Gefühl von Aimen +++. Stimmt. Gehabt. Ja. Und fand ich eigentlich nicht schlecht, aber habe ich dann nicht mehr aufgemacht. Ich weiß nicht, so eine Idee wie Formspring, das versteht man. Oder Chatroulette. Wobei ich jetzt aber bei Wunderkit gar nicht so sehr das Verständnisproblem hatte. Ich hatte mehr so das, oh, schöne Lösung, wo ist dann das Problem dazu? Ja, aber das dann fehlt mir einfach auch das Verständnis. Ja. Ja, also wir finden das so rein optisch ganz schön, aber so rein praktisch dann irgendwie nicht wirklich. Ja, wie gesagt, dann lieber zu den 37 Singles Kram gehen. Die finde ich einfach und oder klar. Mal wieder Subshot ausprobieren. Oh ja, Subshot. Ja, Subshot finde ich. Dom, wie oft bist du denn noch auf Subshot? Ja, nicht mehr, weil also die Idee wollte ich halt mit pushen. Das habe ich auch öffentlich so kommuniziert. Oh. Ja, hat Google doch jetzt aufgegriffen. Du darfst ja da irgendwas mit irgendwelchen Namen machen, was ich nicht verstanden habe, aber okay. Ja, ich auch nicht. Aber Google ist ein gutes Stichwort, weil wir echt? Haben vor. Ja. Okay. Das ist zumindest das nächste Thema hier auf der Liste. Wann warst du das letzte Mal in Google Plus? Das ist 2 Tage her. Wann aber warst du das letzte Mal in Google Plus? Ich glaube, da war Twitter down. Das ist aber auch noch nicht so lang her. Stimmt, das ist, glaube ich, auch 2 Tage her. Also ich war dieses Jahr noch nicht in Google Plus und ich bin stolz darauf. Egal, weil wir hatten ja vor geraumer Zeit hier schon mal Hörerfeedback, dass man sich unter 18 Jahren keinen Google Plus Account anlegen darf oder durfte, muss man jetzt sagen. Okay. Und wir haben damals gesagt, so ja, das ist wahrscheinlich jetzt hier so, ich weiß gar nicht, wir haben irgendeinen Scheiß erzählt und irgendjemand hat es dann verbessert, dass es irgendwie nur in der Beta-Phase so ist, glaube ich. Mhm. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass sie irgendwie die User Agreement Gedöns nochmal überarbeitet haben und dementsprechend darf man jetzt ab 13 bei Google Plus mehr. Ja, das ist wie bei den Discos. Wenn der Laden nicht mehr läuft, dann lassen sie die unter 18-Jährigen rein. Exakt. Und dann geht man dann nicht mehr hin. Aber ich habe schon beobachtet, also Google Plus hat schon eine vielleicht nicht so riesige, aber eine treue Nutzerschaft, die gut mit dem Tool zurechtkommen, ja, zu der ja, ich nicht also, gehöre. Was mich an Google Plus einfach stört, ist so, ich habe so dieses unglaubliche Rauschen von Leuten, die mir folgen, die ganz klar irgendwelche SEO-Bots sind. Also, echt? Also ich muss sagen, wenn ich reingucke, was, das mache ich nicht so oft, aber das ist eigentlich so wie ein erweitertes Twitter, wo du halt gleich ganze Beiträge, also es ist schon meistens ganz, ganz spannend, was da so abgeht. Ja. Bloß mein Kommunikationsverhalten nach außen entspricht dem halt nicht so, weil ich selten so diese mittellangen Stücke schreibe, beziehungsweise Links bloß setze. Das mache ich halt nicht so oft. Aber ansonsten, es scheint irgendwie auf gewisse Weise zu funktionieren. Ja, also es funktioniert nämlich besser als alles, was Google bisher so in diese Ecke veranstaltet hat. Was haben Sie Bass jetzt schon abgeschalten oder kommt das noch? I don't care. Ja, ja. I really don't. Okay, dann lassen wir das auch an der Stelle und kommen zu den Hörerkommentaren für diese Woche. Fangen wir an mit Festplatten. Hallo Fanboys, hier ist Johann aus Dortmund. Ich wollte mich für eure unterhaltsame Sendung mit angenehmen Stimmen bedanken und euch heute um einen Rat bitten. Es geht um das Auswerfen von Festplatten unter Laien. Damals unter Snow Leopard war das Ganze noch kein Problem. Wenn ich eine Festplatte eingebunden hatte, konnte ich sie auf dem Desktop einfach durch einen Rechtsklick auswerfen. Die Festplatte fuhr dann in den Spin-Down und ich konnte sie abstecken. Jetzt unter Laien gestaltet sich das Ganze etwas aufwendiger. Wenn ich sie auf dem Desktop rechts anklicke und auswerfe, wird lediglich das Volume deaktiviert, das heißt, die Festplatte dreht weiter. Jetzt kann ich sie zwar abstecken, aber leider dreht sie dann weiter auf meinem Schreibtisch und ich muss extra noch in das Festplattendienstprogramm gehen und dort die ganze Festplatte anmounten. Wisst ihr, wie sich das Ganze etwas schneller erledigen lässt, so wie es früher war und das Snow Leopard? Ich wäre auch für Hörerkommentare dankbar. Wäre super, wenn sich das leidige Thema erledigen ließe. Dankeschön, Grüße aus Dortmund. Ah, Grüße zurück. Ich war mir dessen gar nicht bewusst, dass das was geändert hätte. Ich mir auch nicht. Ich weiß aber nicht, ob ich meine Festplatten jetzt drehenderweise dann ausgesteckt habe oder nicht. Ich benutze aber auch nicht dieses Rechtsklick, sondern ich mache immer Apfel E. Ich mache es im Fenster. Aber es sollte eigentlich alles die gleiche Geschichte sein an der Stelle. Eine Idee, die ich habe, vielleicht haben die irgendwann mal deine Prefs verhunzt und in den Energiesparprefs kann man einstellen, ob sich Festplatten an sich überhaupt runterdrehen. Je nachdem, was du für einen Mac hast, kann das sein, dass dir das bei den anderen Platten gar nicht auffällt, weil wenn es jetzt irgendwie ein SSD ist, ist es ja eh wurscht. Aber es gibt auf alle Fälle eine allgemeine Einstellung, ob sich Platten schlafen legen können sollen. Und die könnte vielleicht eine Auswirkung auf dein Problem haben. Das könnte sein. Ja, aber ansonsten... Ich hätte gerne so einen Aufkleber. Meine SSD hat mehr Umdrehungen als deine. Naja, aber das noch am Rande. Linksdrehende. Moin, moin, Fanboys-Team. Erst einmal und immer noch ein toller Podcast. Ich komme zu meiner Frage. Und zwar bin ich persönlich ein großer Eureka-Fan. Ich habe ein Eureka-Fanfiction-Buch nur für mich persönlich gemacht und hatte jetzt die Idee, daraus vielleicht einen kleinen Podcast zu machen, sprich irgendwie jede Woche eine Folge, ein Kapitel. Nun habe ich das aber doch erstmal sein gelassen, weil ich nicht weiß, wie das da mit den Rechten aussieht. Wisst ihr zufällig, an wen man sich da wenden muss, wen man fragen kann, etc. pp. Ich sage im Voraus schon mal danke, macht weiter so und ja, tschüss. Tschüss. Ja, schwieriges Thema. Das ist so dieses klassische Fair-Use-Ding. Das es in Deutschland nicht gibt. Das in Deutschland erstens nicht gibt und das aber irgendwie dann auch nur semi-gut greift, weil du hast halt erstmal keine Rechtssicherheit und wenn sich dann jemand mal dazu entscheidet, dich zu verklagen, dann liegt es halt an dir, so der Beweis in Anführungszeichen, dass es Fair Use ist. Also, Naja, aber ein Text, also ein gesprochener Podcast zu einer Serie, der so Fanfic ist. Naja, gut, das ist jetzt nicht sehr wahrscheinlich, dass das Wi-Fi-Channel jetzt irgendwie einen Audio-Podcast verklagt, weil er die gleichen Figuren verwendet wie eine Fernsehserie. Aber so rein rechtlich, wenn man sich da ganz sicher stellen will, dann ist man da schon jetzt irgendwie... Ja, also irgendwie Bildmaterial oder so, also wirklich ein Video dazu machen oder so oder ein Fanfic-Buch mit Bildern und so weiter, das könnte man, glaube ich, komplett knicken. Ja, und oder alles, die Titelmusik oder so. Genau, das, so, das auf das man alles Fall bleiben lassen. Ja. Aber jenseits dessen, der Titel ist noch schwierig, also muss sich klar abgrenzen. Also der Titel von dem Podcast müsste unbedingt sich von Eureka abgrenzen im Sinne von, dass es Fanfic ist und was bereit ist und alles andere. Da bitte, wenn wirklich Angst hast an der Stelle, dann einen Anwalt fragen, weil er ist der Einzige, der dir da wahrscheinlich helfen kann, wenn überhaupt. Ja, aber ich habe so die Vermutung, dass aus so einem Anwalt dann auch nicht das rausfällt, was man hören will. Aber tja. Also ist ein schwieriges Thema. Es wäre natürlich an sich jenseits, also wünschenswert, wenn diese ganzen Bereiche entspannte Rechtsentspannung hätten, aber haben sie halt leider nicht. Hm. Ja, also rein realistisch betrachtet ist es nicht wahrscheinlich, dass man dafür verklagt wird. Das ist aber dann auch nicht unmöglich. Genau, also die Sicherheit können wir auch nicht großartig geben. Ich weiß nicht, wie ich damals mal den Atomadler abgezeichnet habe, der da im Extra 3 Report war ich mir auch unsicher, wie das jetzt so ist. Mit der Geschichte. Und ich habe die Vektoren gesetzt und habe das in die Public Domain gestellt, weil sie im öffentlichen Fernsehen war und ich nicht direkt eine Pixelkopie gemacht habe. Ist es jetzt, was meine Rechtssituation da war? I don't know, aber mir war es zu übel, das nicht zu tun, nur weil ich jetzt denke, das gehört jemandem großartig. Ja? Chilling-Effekt. So. Na gut, also ich weiß nicht, bei manchen Sachen kann man schon anfragen, das ist auch immer so eine Abwägungssache, ob man Pferdescheu machen will oder nicht. Weiß ich nicht, ich kriege auch hin und wieder Anfragen zu meinen Brettspielen. Letztens hat einer gefragt, ob er es nachbasteln darf, weil er das auf so einem Price-Table von einer Veranstaltung nachgemachtes Spiel verschenken will. Und dann habe ich gesagt, ja klar, kein Problem. Genau, und du hast aber auch nicht mit deinem Verlag gesprochen, der jeweils die Rechte an den Bildmaterial hat. Das war in dem Fall einfacher, weil das Spiel ist nicht mehr erhältlich und die Grafik stammte von mir. Ah, okay, gut. Ja, aber ansonsten hättest du auch nicht mal dieses Jahr geben können. Genau, ich gehe mal gerade so. Also wenn man nachfragt, ist es dann auch unklar, ob man dann wirklich alle Leute erreicht, die entsprechend Aktien Frage, drin hätten. Wen würdest du in dem konkreten Fall jetzt fragen? Würdest du Sci-Fi Channel USA fragen? Würdest du den deutschen Distributor fragen? Würdest du den deutschen Fernsehsender fragen? Der die Kabel Deutschland dann? Kabel Deutschland, das ist keiner. Ich weiß Kabel Deutschland macht Sci-Fi. Also ja, aber das kommt auch in ProSieben oder so. Sci-Fi oder RTL 2, keine Ahnung. Oh wo das Gott, läuft. Ist das alles kaputt. Ja. Also, das ist kaputt. Ja. Du darfst, also ich glaube auch, das meiste, was gemacht wird, was richtig cool ist, ist einfach verboten. Eigentlich gar nicht. Ja. Also im Prinzip ist alles verboten. Also ich denke schon, bei den ganzen Mashup-Reihe und Fanfic und so weiter, du begibst dich in den Grenzbereich und da musst du halt mit Herzblut rein und hoffen, dass du nicht super auf die Mütze bekommst. So. Ja, genau. Weil es wäre zu schade, um das ganze Zeug, wenn es nicht passieren würde. Die meisten kriegen ja eins auf die Mütze, sondern kriegen Anerkennung dafür. Das funktioniert ja meistens. Plus, dass du das Risiko selber trägst, das musst du natürlich auch wissen. Aber je mehr Anerkennung du bekommst, desto höher wird ja die Wahrscheinlichkeit, dass du auf die Mütze bekommst. Ja, ich weiß. Ja, das ist alles eine schwierige Dynamik. Aber ja. Ja, ich glaube nicht, dass es gefährlicher ist, als Pfoten auf der Wanda zu stricken. Ja, oder Rezepte mit Bildern aus dem Internet zu bebildern. Ja, stimmt. Ja. Gut, das dazu. Hallo, hier ist Sascha. Ich wollte heute mit euch über Katawa Shoujo sprechen, was ein wirklich wunderschönes, kostenloses Spiel ist, in dem viele Menschen über 4 Jahre gearbeitet haben. Und zwar handelt es sich um eine interaktive Geschichte über einen Jungen, der nach einem gesundheitlichen Problem gezwungen ist, auf eine Schule für Behinderte zu gehen, und erzählt von seinem Problem, wie er sich denn dort zurechtfindet und wie er mit den verschiedenen Menschen umgehen soll. Es wird alles mit sehr vielen schönen Zeichnungen und viel englischem Text erzählt. Es hat den grundsätzlichen Look und von der Spielart, wie es vielleicht manche einer von japanischen Erotikspielen kennt oder gesehen hat. Aber genau das ist es eigentlich überhaupt nicht. Man entscheidet sich für eine von 5 verschiedenen Routen mit verschiedenen Mädchen, die alle ihre verschiedenen Einschränkungen haben. Aber es geht absolut um die Geschichte und nicht um die Geschichte und welche Probleme ihre Behinderungen mit sich bringen. Allein den ersten Pfad, den ich durchgespielt habe, hat 8 Stunden gedauert, in denen im hinteren Teil 5 Minuten nackte Haut zu sehen war, und selbst die kann man auch im Menü abschalten, wenn man will. Ich weiß mal, der Name ist nicht PC, aber Das war der Name der Originalzeichnung und sie haben ihn einfach behalten. Lass dich also bitte nicht davon abhalten. Ich spiele jetzt schon seit insgesamt fast 20 Stunden, bin beim dritten Pfad und habe seit dem Beginn mein Saints Row einfach nicht mehr weitergespielt, weil ich einfach wissen will, wie es hier die ganzen Geschichten ineinander passen und wie sie ausgehen. Ich habe gelacht, ich habe geweint, ich war so tief bewegt wie noch von keinem anderen Spiel, auch wenn es eher eine interaktive Geschichte ist. Also, es ist wirklich gut. Tschüss, mach's weiter so. Ja, also ich habe davon auch schon mal gehört, ich auf Boing Boing wahrscheinlich oder weiß gar nicht mehr wo. Ich bin da so ein bisschen, also ich wäre da, ich habe es mir jetzt nicht angeguckt, deswegen kann ich auch nicht konkret was dazu sagen, aber ich bin so ein bisschen hellhörig so geworden im Vorfeld des Ganzen, weil das, also erstens Kata war, ist halt so wörtlich übersetzt Krüppel und ist auch im Japanischen alles andere als PC und es ist so ein Wort, das sagt man halt nicht. Okay. Und andererseits sind das halt das ist natürlich jetzt auch ein Vorurteil, aber es sind so 4chan-Menschen. Ja, das ist so ein Projekt, das kommt aus 4chan und die assoziiert man jetzt nicht besonders mit sozialem Feingefühl eigentlich. Deswegen, also ich habe es nicht angeguckt, deswegen kann ich da dazu nichts sagen, aber ich habe da so ein bisschen meine Vorbehalte. So okay, welche Plattform sprechen wir überhaupt? Also, soweit ich mitbekommen habe, ist das irgendwie so ziemlich cross-Plattform. Es läuft auf jeden Fall auf Mac, Windows und Linux wahrscheinlich. Mhm. Ja. Und es hieß nochmal komplett? Katawa Jojo. Ah ja, okay. Also Krüppelmädchen ist so die wörtliche Übersetzung. Also wenn man Katawa eingibt auf Google, ist es auch gleich der erste Hit dann. Mhm. Okay. Ja, unter Vorbehalt kann man sich angucken, muss man jetzt glaube ich aber auch nicht. Hallo Fanboys, ich wollte gerade ein PDF auf dem iPhone öffnen, also habe ich den Link davon in Safari kopiert und eingefügt und dann versucht Safari plötzlich dieses PDF mit der Army of Darkness App aufzumachen. Da war ich erst etwas versorgt und beunruhigt, wegen so Clate Virata Nictu, Necronomicon und sowas. Hab dann aber rausgefunden, einfach immer, wenn ich in den Mobile Safari einen Doppelpunkt als URL eingebe und danach irgendetwas, öffnet der die Armee der Finsternis-App. Und ich kann mir das nicht erklären, fand es aber irgendwie lustig und dachte, vielleicht wisst ihr ja, was es damit auf sich haben soll. Danke und tschüss, der Martin. Es ist auf jeden Fall eine unglaublich gute Anekdote. Also ich würde jetzt vermuten, die Programmierer und Programmiererinnen von Army of Darkness haben sich so ein bisschen vertan und ein URL-Schema registriert, das keinen Präfix hat. Das wäre auch so mein Gedanke dann, das ist so der einzige Weg, weil an sich, wenn sie sich für PDF an sich registriert hätten, würde Safari erstmal so vielleicht Open Bits machen, aber jede App kann ja selber sagen, ich reagiere auf irgendeinen URL-Scheme, also das, was vorne an der URL steht, was bei im Web HTTP und HTTPS ist und für die Spiele und so weiter ein entsprechendes Wort für das Spiel. Und bei der Army of Darkness sollte das X-Army of Darkness sein eigentlich, wenn es irgendwas oder sowas in die Richtung. Sowas in die Richtung. Sowas, ja. Und vielleicht funktioniert es, dass man so ein URL-Scheme ohne irgendwas angibt und dann dann kriegt man halt das, wenn man mit Doppelpunkt startet. Was mich aber schon auf die Frage bringt, warum beim Kopieren jetzt mit einem Doppelpunkt starten, also wie überhaupt dann die Situation bei dir zustande gekommen ist, aber ja, also entweder du kannst es ja, also wenn du reinpastest, kannst du irgendwie aus Versehen die falsche Länge und so. Ja. So was passiert. Ja. Hallo Martin, hallo Dominik. Hier ist der Marc und ich habe eine Anmerkung zum Thema iCade bzw. Bluetooth-Tastatur in Verbindung mit dem iPad oder iPhone. Die Onscreen-Tastatur lässt sich auf dem iPad bzw. iPhone mit gekoppelter Bluetooth-Tastatur wieder einblenden, indem man die Medienauswurftaste auf der Bluetooth-Tastatur drückt. Findet sich oben rechts. Offenbar haben hier die Macher von iCade etwas geschlafen. Wenn man diesen Button zusätzlich nach außen geführt hätte, wäre das Problem mit Texteingaben in Spielen gelöst. Lieben Gruß vom Ammersee und weitermachen mit dem Podcast. Ja, cool stuff. Das Problem ist, dass die Medienauswurftaste jetzt keine Taste ist, die jetzt jenseits von der Apple Bluetooth-Tastatur an sich auch vorhanden ist. Also ich muss mal gucken, wie das bei der, ich habe ja auch so diese Aufklapp-Bluetooth-Tastatur von Logitech, wo man das iPad so oben einklemmt, die praktisch mehr so ein bisschen so wie so ein Psion-Netbook draus macht, so optisch. Ja, aber cool. Wusste ich auch noch nicht. Wäre mal ein Bug-Report für die iCade-Leute wert, glaube ich, weil so ein Bluetooth-Taste mitschicken für das. Vielleicht geht's auch irgendwie. Vielleicht muss man irgendwie 27 Tasten gleichzeitig drücken. Ich habe vielleicht auch nicht genug Anleitung gelesen. Aber cool, dass es an sich ginge, weil das macht dann so für zukünftige Controller-Hardware die Sache nochmal einfacher. Ja. Ja, cool. Hallo Fanboys, hier ist der Jens aus Bremen. Ich würde gern die Reichweite meines WLAN-Netzes erweitern. Zurzeit habe ich eine Time Capsule der ersten Generation im Einsatz. Soll ich einen sogenannten Repeater einsetzen, gibt es beispielsweise von Netgear oder AVM. Oder empfiehlt ihr eine AirPod Express? Bei der AirPod Express gibt es dann ja auch wieder verschiedene Optionen, wie vorhandenes Netzwerk erweitern oder eine zweite Basisstation per Ethernet-Kabel einbinden. Ich würde mich freuen, wenn ihr hierzu was sagen könntet. Vielen Dank für den regelmäßig erscheinenden Podcast und alles Gute wünscht der Jens aus Bremen. Ja, schöne Grüße zurück nach Bremen. Ich muss sagen, ich habe damit nichts eine gute Erfahrung. Ich muss sagen, ich habe mit nichts eine Erfahrung, weil meine Wohnungen und meine Aufenthaltsorte immer klein genug waren, dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt da noch einen Repeater reinzubauen, nur weil die Mikrowelle ab und zu reinstört. Und ob das dann hilft, weiß ich nicht. Aber deshalb, ich habe noch nichts benutzt großartig. Die AirPod Express würde ich per se irgendwie nicht so empfehlen als Gerät, weil einerseits ist die am Anfang ja so regelmäßig gestorben und an sich ist es jetzt kein besonders... Also ich hatte tolles Ding. Ich hatte so eine Express auch mal als Repeater im Einsatz. Und das, also ich habe das nur in Erinnerung, als das hat irgendwie ewig gedauert, das richtig zu konfigurieren und hat dann so halb gut funktioniert. Das ist allerdings jetzt auch schon 2-3 Jahre her, deswegen ist es vermutlich auch nicht. Ja, ich habe 3 Time Capsules, die sind momentan stehen die übereinander und töten sich irgendwie gegenseitig, obwohl ich sie jetzt 2 eigentlich ausgeschaltet habe. Okay. Also netztechnisch ausgeschaltet habe. Mhm. Also für mich wäre das jetzt noch die nächste Option, die dann als Repeater einzusetzen, damit im Schlafzimmer zumindest halbwegs anständiges Netz auch noch ist. Ich hatte aber bislang keinen Bock, die woanders hinzubewegen. Also da kommt bei mir bei der Time Capsule noch dazu, dass die ja dadurch, dass eine Festplatte drin hat, irgendwie auch noch flach stehen muss an der Stelle. Also ich habe die im Moment auch im Wohnzimmer so über dem Mac Mini, also in so einem Hitze-Sandwich, was auch nicht so toll ist und eigentlich auch von Elektronik umringt. Ich habe keine Ahnung, wie das so dem... Die werden sehr heiß und haben keine richtigen Füße. Ich habe da so Klötzchen da immer dazwischen gelegt. Also ich habe das Support-Dokument mal durchgelesen. Das klang jetzt relativ machbar mit dem Konfigurationsprogramm, aber ich habe damit jetzt keine guten Erfahrungen gemacht. Ja. Also der Chat empfiehlt ist, glaube ich, auch das falsche Wort, aber er sagt, mit einem AVM-Repeater hat ganz gut funktioniert. Kann man mal so weiterreichen und wenn irgendwie sonst noch jemand Erfahrungen mit Airport Extending oder ja, also mich würde Extending auch interessieren. Wären wir interessiert. Boot doch mal, genau. Genau, boot doch mal. Und damit sind wir dann auch schon am Ende der Hörerkommentare für diese Woche. Und ich müsste jetzt nachschauen, was das nächste Thema ist. Konsum. Und zwar ist mir was über den Weg gelaufen. Und zwar eine neue Serie auf Cartoon Network. Yay. Und zwar, die heißt Level Up. Und da haben wir gedacht, die heißt schon so, da muss man zumindest mal reingucken. Worum geht's? Irgendwie 3 Online-Rollenspieler, so World of Warcraft-Style, Schüler, die sich in der Schule selber nicht kennen, aber im Spiel online spielen so ein Spiel und dann macht's pfup und dann liegt das Spiel in die echte Welt. Es hat so ein bisschen so einen Buffy-Charakter, so von wegen Helm aus. Und dann holen sie sich ihre Waffen auch noch aus dem Online-Ding und gehen dann in der Echtwelt die jagen. Und so die ganze Serie ist so eine Comedy drumrum, dass jetzt eben so dieses Online-Spiel liegt und da ab und zu Leute rausfallen und man mit denen dann irgendwie umgehen muss. So. Ich muss jetzt dumm fragen, ist es jetzt ein Cartoon oder nicht? Nee, es ist kein Cartoon, es ist so echt und es spielt halt ab und zu ein bisschen in der Rollenspielwelt, da ist es halt so ein bisschen cheesy Rollenspielwelt, also so nicht ganz. Es ist okay von den Effekten her, aber jetzt nicht, es ist nicht nah genug an dem echten Computerspiel leider, sondern so ein bisschen hakeliger sogar noch. Und ab und zu, und die Leute, die so rausfallen in die Echtwelt, sind halt auch CG, was man schon auch sieht. Oder sie sind halt menschliche Charaktere in irgendeiner Form, also so ein Barbar, den kann man dann auch so echt machen und sowas. So also eine Serie von Cartoon Network, die kein Cartoon ist. Genau, ja. Und die um Rollenspieler-Klischees geht und ist schon ganz lustig. Kann man sich so reinziehen. Es ist nicht übermäßig, also ich würde es nicht super empfehlen, aber wenn man damit ein bisschen was anfangen kann, kann man, glaube ich, eine ganz nette Zeit haben. Schön. Ich habe, nachdem ich das ja letzte Woche angekündigt habe, mir dann auch eine iCat gekauft habe damit jetzt schon einige Stunden zugebracht, weil ich habe mir auch im Zuge dessen Temple Run besorgt. Kennt der eine oder andere vielleicht schon, das ist so ein iOS-Spiel für iPad und iPhone und geht im Prinzip eigentlich nur, naja, also du läufst halt vor drei Affen davon und das Ganze halt so in einem Maya-Tempel-Setting und im Wesentlichen musst du halt springen, dich unter Sachen durchducken und Münzen aufsammeln und gucken, dass du nicht vom Weg abkommst sozusagen und in den Sumpf rein. Und ist also eher ein Reaktionsspiel, und aber auf der iCat funktioniert das noch viel besser als sowieso schon auf dem iPhone und auf dem iPad, wo es ja auch schon relativ gut funktioniert, finde ich. Und macht Spaß. Kann ich empfehlen. Und hat was mich so ein bisschen stört, oder was mich eigentlich stören würde, aber gar nicht so sehr, ist, es hat halt so diesen Freemium-Ansatz. Sprich, an sich kostet es nichts, aber du sammelst halt diese Münzen im Spiel und mit diesen Münzen kannst du dann Upgrades freischalten. Du kannst dir aber auch diese Münzen kaufen. Ja, also du kannst per In-App irgendwie so 20.000 Münzen für 20 Euro kaufen oder so und dann halt irgendwie alles upgraden. Ich weiß nicht, ob ich diesen Cheatium-Ansatz mag. Genau. Cheatium ist, glaube ich, das richtige Wort. Ja, Cheatium ist gut. Mir ist es sympathischer als jetzt irgendwie so was anderes, wo man wirklich gezwungen wird, dann irgendwann Münzen zu kaufen, ja, weil man sie nicht farmen kann, in Anführungszeichen. Ja, aber auf der anderen Seite finde ich es irgendwie auch seltsam, dass man sich so da den Vorteil kaufen kann. Also es hängt immer davon ab, wenn das tatsächlich normal spielbar und machbar ist im Spiel, meinetwegen sollen die Cheater das machen. Habe ich nichts dagegen. Aber wenn ich so merke, eigentlich kann ich das gar nicht schaffen, ich müsste das jetzt kaufen. Ja. Wenn du irgendwie das legendäre Schwert aus Mythril irgendwie kaufen kannst, mit dem du alles platt machen kannst, und das auch nicht im Spiel bekommst, dann ist das immer so ein schwieriges Ding. Aber wie gesagt, das ist bei Temple Run jetzt gar nicht so schlimm, finde ich. Ich finde es ein bisschen seltsam, dass dieses Modell existiert, aber das wollte ich nur am Rande erwähnen. Ja, was mir zur iCat noch einfällt, dass ich halt schon noch schade finde, dass irgendwie so Dinge wie Soul Calibur, was jetzt dann vor kurzem rausgekommen ist, oder Street Fighter das Ding halt nicht unterstützen, weil dafür wäre es natürlich ideal. Vielleicht kommt ja da irgendwann mal ein Update, keine Ahnung. Ich habe mir irgendwie so ein bisschen angeguckt, wie das technisch funktioniert. Okay. Und das ist in der Tat so, dass du nicht nur den Button-Down-Event bekommst, sondern auch den Button-Up-Event. Mhm. Sprich, wenn ich den Button drücke, dann schreibt er J und wenn ich ihn loslasse, schreibt er K. So auf der Tastatur. So J. What? Ja, also jeder Button-Down-Event hat einen Buchstaben und jeder Button-Up-Event hat einen Buchstaben. Okay, ich dachte, dass man das irgendwie besser abfangen kann an der Stelle, aber dann wohl nicht. Das heißt, okay, so, wenn ich ein J habe, muss ich ein K bekommen, sonst mache ich weiter das, was Sache ist. Also ist der Button weiter gedruckt. Und ich kriege halt wirklich nur Tasten. Also ich kriege nicht den Tastenzustand wirklich, sondern da müsste man probieren, was passiert, wenn man ein Spiel anfängt, während man Knöpfe gedrückt hält und dann ein Spiel startet und sowas. Gemein. Aber ich habe natürlich auch als erstes gleich den Fehler gemacht, irgendwie mit deutscher Tastatur zu spielen. Also vorher nicht die Tastatur auf Englisch umzustellen und auf Deutsch zu lassen und dann das Bluetooth-Ding anzuschließen und dann funktionieren so manche Tasten und manche nicht und man macht sich erst zu Sorgen, dass jetzt irgendwie das Ding kaputt ist. Wobei das eine Einstellung ist pro Bluetooth-Tastatur, was das physikalische Layout deiner Hardware-Tastatur ist. Das ist ja unabhängig von dem On-Screen-Keyboard. Ja, aber er nimmt automatisch, wenn du eine neue Tastatur anschließt, dann das aktuelle On-Screen-Keyboard ist. Okay, gut, dann war es bei mir wohl Englisch, weil das hat alles gleich funktioniert. Nun ja. Aber Temple Run kann man sich auch ohne iCat angucken. Mit iCat macht es noch mehr Spaß. Okay. Und du empfiehlst uns noch Software. Ja, Software. Und zwar wir im Rahmen des Zukunftsprojekts Coding Monkeys nutzen wir jetzt auch Git. Ja. Einmal für ein Projekt. Mal gucken, wie es denn so rausläuft. Ja, wir sind ja bisher so schön Mercurial gewöhnt und Mercurial ist ja schon sehr, sehr angenehm in der Benutzung so an sich. Und Git ist es halt irgendwie nicht. Obwohl es eine Unterstützung in Xcode hat, die halt auf so, aber auch nicht das das Goldene vom Ei ist, aber es ist ja halt irgendwie eine Unterstützung wenigstens. Also, Mercurial ist das VI und Git ist Emacs. Das ist jetzt nicht also, mein Problem. Jetzt fand ich es angenehm. Was die Geschichte mit Xcode? Ja, es ist zumindest mal. Es gibt eine Tonalität. Ich weiß nicht, was passiert, wenn es Probleme gibt. Genau. Also die Frage ist halt so, wenn man schon verwendet, will man es wahrscheinlich dann schon auch so verwenden, dass man unterschiedliche Branches und so weiter macht und wirklich auch das größere Feature-Set von Git benutzt, was ja ein bisschen mehr ist als Mercurial zu kann. Und da ist es für mich eine schwierige Geschichte, dass es nicht so ein built-in hübsches Webinterface hat, weil bei Mercurial kann ich ja, wenn ich einfach mal ein bisschen in der Geschichte browsen will und so weiter, einfach hgsurf eingeben auf der Kommandozeile und dann habe ich ein Webinterface von dem Repository, wo ich gerade drin bin. Mhm. Da sehe ich die letzten Changes, da kann ich rumklicken, da kann ich einfach, habe ich ein schönes Interface dafür. Sowas gibt es bei Git jetzt per se mal nicht. Und trotzdem hätte man das natürlich ganz gerne und die Integration von Xcode ist auch ein bisschen rudimentär. Mhm. Und da würde ich eben SourceTree als freien Git und Mercurial Client mal empfehlen wollen, der so ziemlich die meisten Feature-Sets dieser Welt, dieser verteilten Versionskontrollprogramme abbildet. Mhm. Und wo man dann einfach mal auch gucken kann, okay, was ist jetzt gerade unter. Also eine Geschichte ist auch bei Git, ist es gar nicht so leicht rauszufinden, dass am Server mehr liegt als lokal. Also das ist irgendwie so bei Mercurial HGE und so. Es gibt sowas Ähnliches, glaube ich, aber das war nicht so einfach. Wir wollten ja schon mal gucken, was reinkommt, aber es nicht gleich holen. Und das ist also ein bisschen anders, ja. Die Feature-Parität ist auch unterschiedlich, aber das Tool zeigt es halt dann auch einfach an, okay, dass dass in dem Standard Remote dann schon mehr ist, als du hier hast und was auch. Und dann kann man ein bisschen rumklicken und das Ganze mal mit einer GUI versehen benutzen. Ich habe das dann trotzdem auch immer Angst, weil ja die Nomenklatur unterschiedlich ist und in der GUI jetzt glaube ich nicht für Mercurial. Also ich glaube, dass sie wieder so eine Abstraktionsgeschichte gemacht haben, dass die GUI wieder eine andere Begrifflichkeit hat als die zwei Programme. Ja, und ich weiß nicht, ob die jetzt von Mercurial kommt oder von Git, aber so es gibt ja so Geschichten, dass es Fetch und Pull gibt, sowohl in Git als auch in Mercurial, aber sie machen genau das Gegenteil. Mhm. Also das eine ist einfach sich die Änderungen reinholen in das lokale Repository und das andere ist das Reinholen und gleich Mergen mit dem aktuellen Zustand. Und so Geschichten, also da gibt es nach wie vor Hakeleien, aber trotzdem, man kann zumindest ein bisschen rumklicken, ein bisschen sich die Files anschauen. Es hat einen schönen Diff drin und es ist umsonst. Es ist von Atlassian. Ja, also Atlassian hat es gekauft jetzt vor kurzem zusammen mit Bitbucket. Ja, genau. Also nicht zusammen, sondern im gleichen Zug wie. Und hat das seitdem dann auch umsonst in den Mac App Store gestellt. Atlassian kennt man vielleicht so von Jira und dem anderen Kram, den sie so machen. Also Jira ist ein Bugtracker, war einer der angenehmsten damals, wie wir geguckt haben, vor 10 Jahren inzwischen ja schon fast. Ach ja. Nee, wirklich 10 Jahre, das ist nicht nur fast. Das ist nicht fast, das sind 10 Jahre. Das gibt es auch immer noch und genau, und die haben eben Bitbucket gekauft und trotzdem ist aber Bitbucket hat einfach verloren gegen GitHub. Das ist einfach die Realität. Deswegen ist das meiste auf Git. Deshalb heißt es wieder, wenn man Projekt, also Git muss man eh irgendwie lernen. Man kommt nicht drum herum und deswegen werden wir es wahrscheinlich auch tun. Ja. Ja. Und da ist zumindest ein Tool, das die Schmerzen ein bisschen geringer macht. Genau. Aber es funktioniert halt nicht nur mit Bitbucket und GitHub, sondern eben auch mit eigenen Repositories. Genau. Wenn man sich den Kram selber hosten will. Und funktioniert das ganz nett eigentlich. Und funktioniert auch irgendwie ganz schön. Einfach nur das Verzeichnis draufwerfen und dann der Rest ist klar. Genau. Ja. Du kannst sogar Subversion noch benutzen und er wrappt das automatisch. Also er kann eigentlich nur Git und Mercurial und du kannst halt ihm sagen, so check mal dieses Subversion-Repository aus und wrap das gleich in ein Git oder in ein Mercurial-Repository. Sprich, du kannst dann quasi so auf einem Subversion-Verzeichnis erstmal lokal auch einchecken und halt so arbeiten, wie du es verteilt gewohnt bist und dann irgendwann zurückcommitten. Okay, auch ganz schick. Ja, und wenn man mal eben sowas lokal versionieren will und die Kommandozeile scheut, ist das wahrscheinlich auch ein gutes Tool. Ja. Ja. So einfach mal so ein Verzeichnis versionieren und sich nicht drum scheren, was es an sich macht, sondern einfach dann ab und zu mal in SourceTree gehen und dann auf Commit drücken, mehr oder weniger von allem, was da ist. Schon hat man ohne Stress ein Unterverzeichnis seiner Festplatte versioniert, ohne dass man sich viel Gedanken gemacht hat. Ja, ja, auf alle Fälle so umsonst und eine Empfehlung. Und dann habe ich noch eine letzte Sache, eine Werbung in eigener Sache. Hey. Die BigClock hat ein Update bekommen. Oh ja. Ja. Genau. Du nennst es das Tim Pritlove Update. Ja, ich nenne es das Tim Pritlove Update, weil ich hatte ein Gespräch mit Herrn Tim Pritlove, wo er gemeint hat, er wollte eine Uhr brauchen für seinen Podcast. Die Aufnahme hat er gemeint. Da wäre dann irgendwie so die BigClock schön gewesen, aber die war dann unbrauchbar, weil die hatte keine Sekunden. Unbrauchbar. Genau, hat er gesagt. Und der hat irgendwie Sekunden gebraucht, weil er irgendwas wohl genauer messen wollte. Und ich habe halt absichtlich am Anfang keine Sekunden reingemacht, weil die Idee ist, dass es so eine Uhr ist, die lange hält. Also dass man so die möglichst wenig Strom spart. Die möglichst wenig Strom verbraucht. Ja. Und deshalb kommt da auch das andere Feature, das Neues dazu. Man kann jetzt per Slide wirklich die Helligkeit vom Device ändern auf iOS 5. Das heißt, man kann, wenn man wirklich diesen Stromsparaspekt noch weiter treiben will, es ganz dunkel einstellen und dann immer noch eine Uhr sehen und es hält dann noch länger. Aber dann sollte man natürlich die Sekunden ausmachen, die man jetzt anmachen kann. Weil die Sekunden selber halt wirklich jede Sekunde ein Update erzeugen und die andere wirklich nur jede Minute ein Update. Also Airplay-Modus plus ganz dunkel, dann hält die Uhr schon extrem lange auf den Devices auch und mal, ja. Tja, genau. Jetzt auch TIM-kompatibel. Jetzt auch TIM-kompatibel, hoffe ich mal. Schön. Aber das Schlimme an Herrn ist ja eigentlich, dass er meistens mit Feature-Wünschen kommt, egal was man macht. Genau, er hat immer noch einen, er weiß immer noch, wie es besser geht. Ja, das ist ja auch eine gute Qualität. Genau. Und mit diesem Reim entlassen wir euch dann auch in die Nacht oder in die Tageszeit, die bei euch gerade herrscht. Genau. Ja. Winke, winke. Tschüss. Baba. Got a letter to send? Maybe a package or even a piano? No problem. Here at Derpy Mail, we mostly be me, but we sounds better. Can deliver with almost perfect precision. 80% of our packages arrive in great condition. What's the other 20%? Well, friends, that's 20% coolness. So why wait? Ship with Derpy Mail today and almost never lose a package ever again. We at Derpy Mail take no responsibility for lost, damages, or misdelivered items. Deliveries may cause frustration, diabetes, bubblegum, and muffins. Please ask your doctor before using Derpy Mail.